Und wieder ist viel Zeit vergangen seit der letzten Folge und deswegen willkommen zurück. Heute reden wir über die Neujahrsansprache von Friedrich Merz, die erste seiner Art als Bundeskanzler. Und ja, das klingt noch sehr falsch. Diese Rede war so etwas wie ein kleines politisches Gewitter im Nachrichtenloch zwischen Weihnachten und Drei Könige. Auch wenn da schon ein bisschen mehr passiert ist in der Zwischenzeit. Also ein Sturm im Wasserglas mit geschliffenen Worten und einem Zeitenwende-Synonym. Merz hat uns zum Jahreswechsel nicht einfach nur ein gutes neues Jahr gewünscht. Nein. Er hat uns erklärt, warum 2026 ein Moment des Aufbruchs werden soll und gleichzeitig, warum wir bitteschön geduldig bleiben sollen. Geduld. Das ist die neue deutsche Tugend. Wirtschaft reformieren, Krieg abwehren und sich dabei bitte nicht zu laut fühlen. Ich finde diesen Spagat faszinierend. Auf der einen Seite sagt er, hören wir nicht auf die Angstmacher und die Schwarzmaler. Im Grunde also bitte keinen Pessimismus. Auf der anderen Seite spricht er über Krieg an Europas Grenzen so nah wie nie. Sabotage, Cyberangriffe. Und natürlich die nötige Selbstbehauptung gegen äußere Feinde. Klingt nach einer Rede, die gleichzeitig sagt, alles halb so wild. Und wir müssen jetzt aber trotzdem sehr stark sein. Und das alles in einem Atemzug. Das ist so ein bisschen wie, wir müssen ins Fitnessstudio, aber gönnen wir uns zuerst ein Stück Käsekuchen. Beides gleichzeitig ist möglich. Aber man weiß nicht genau, ob das gut ist oder verwirrt. Und natürlich spricht er über Reformen, weil reformieren, verbessern, erneuern. So, das hätten wir das all die Jahre zuvor vergessen. Deutschland, der Diabetiker nach dem Zuckerfest. Wenn man ihm so zuhört, klingt es, als würde er sich seine eigenen Sorgen von der Seele reden, statt unsere wirklichen Alltagssorgen ernsthaft anzupacken. Der Kanzler auf der bundesdeutschen Therapie-Couch zur besten Sendezeit. Oder liegen wir doch selbst auf der Couch und er will uns sagen, Deutschland, dieses Jahr wird dein Jahr. Du musst nur laufen, aber bitte geh es entspannt an. Und das Volk denkt sich, ja cool, aber wie schnell soll ich laufen und wohin genau? Denn genau das war das Gefühl bei dieser Rede. Große Worte, wenig greifbare Richtung. Zuversicht, ja. Aber wo ist der Plan? Außer alles in Arbeitskreisen aus Feuer und Wasser zu besprechen. Politisch gesehen ist es spannend, wie Merz versucht, zwei Welten zu verbinden, also Zuversicht und Selbstvertrauen. Auf der einen Seite Warnung vor Risiken und globale Unsicherheit. Auf der anderen Seite. Dabei klingt er tatsächlich oft wie so ein Politiktherapeut, der dir sagt, du darfst Angst haben, aber bitte nicht zu viel. Das ist eine neue politische Tonlage. Und was man auch nicht vergessen darf, damit spricht Merz nicht nur zu uns Bürgern. Er spricht auch zu internationalen Partnern, etwa mit Blick auf die USA und ihre neue Sicherheitspolitik, die Deutschland herausfordert. Denn wir müssten unsere Sicherheit selbst in die Hand nehmen. Also weniger abhängig, stärker in Europa, robuster gegen äußere Mächte und keine Ahnung, ob die USA nun schon eine äußere Macht sind. Wir sollen selbstbewusst sein, aber nicht schroff. Klar in der Haltung, aber weich im Ton. Das ist ungefähr so, als würde man ein Schild mit sich rumtragen, auf dem steht, ich bin kräftig und stark. Aber bitte tritt mich nicht. Also übersetzen wir das mal ganz kurz alles in normale Menschensprache. Merz sagt, wir stehen vor Herausforderungen, aber keine Panik. Wir reformieren, wir schützen und wir bleiben optimistisch. Ich übersetze das mal. 2026 wird super, solange wir uns nicht zu sehr darüber aufregen, wie alles gerade so läuft. Am Ende seiner Rede wünscht uns der Kanzler ein gutes Jahr übrigens. Es ist höflich und es ist nett. Aber im März-Duktus klingt es, als würde dein Chef dir zum neuen Jahr sagen, wir haben große Pläne, aber lasst uns erstmal abwarten und Tee trinken, bis die Kommission fertig beraten haben. Der Tee ist allerdings übrigens bereits aufgegossen und kalt. Also bevor jemand überhaupt einen Schluck genommen hat. Also, und dann ist ja da noch der Elefant im Raum. Der Merkbegriff für diese Rede. Also wie muss ich mir das Brainstorming im Kanzleramt da vorstellen? Saßen die da zusammen und dann kam so die Frage, hey Friedrich, na, aufgeregt. Deine erste Neujahrsansprache. Möchtest du etwas Bedeutendes sagen? Ja, wir stehen vor großen Herausforderungen. Aber Deutschland ist stark. Wir schaffen das. Du, Neu, sorry, das hat Angela Merkel schon gesagt. Na gut, die Zeit wandelt sich rapide. Wir könnten quasi von einer Zeitenwende sprechen. Nee, hat der Scholz schon gesagt. Aber der Thesaurus sagt, Epochenbruch ist noch frei. Das klingt doch auch nett. In diesem Sinne, auf eine neue Woche in alter Frische. Tschüss.